Schau mich ganz genau an, ich lebe in einer Zwischenwelt. Du lebst für eine Mietwohnung, Dosenbier, bisschen Geld. Ein ekelhafter Penner, der nichts von sich selber hält. Den ganzen Tag von Bitches träumt, am Ende ihn dann selber hält. Du weißt ganz genau, es gibt keinen, der mich hält hier. Schumit ist der Beste, klick, klick, gefällt mir. Ich fick die Welt grad, wie es mir so passt. Also geh mir aus dem Weg jetzt, du widerlicher. Auf den Tracks, auf den Beats hast du nichts mehr zu suchen. Mann, ich habe meiner Mama versprochen, nicht mehr zu fluchen. Aber wenn ich so Gesichter sehe, dann fällt es mir nicht leicht. Du ekelhafte Missgeburt, war nicht so gemein. Ich bin nicht allein, weil hinter mir meine Brüder bleiben. Deine Brüder auch, doch weil sie warm sind wie Bügeleisen. Ich will nicht zu viel verraten, ich will auch nicht übertreiben. Doch ich werd's mit deiner Freundin heute Nacht übertreiben. Yeah, und jetzt rauch ich mir ne Shisha. Kein Bock auf Party, heute zock ich FIFA. Ich werd depressiver, wenn ich hör wie du rappst. Doch morgen bin ich Fame und dann fick ich diese Kisha. Ich weiß nicht, was ihr denkt, ihr könnt mich nicht einholen. Ich schreib meine Texte heute auf dem iPhone. Ich chill hier im Studio, schiebe mit Manolo Panik. Du bist ein Gangster in Manolo Blanik. Sag mir, wer ist so krass wie dieser Schüme, der dich packt, die den Zutritt nicht gewährt. Sag mir, wer ist arrogant wie dieser Junge, der es kann, weil er Killer ist, verdammt. Sag mir, wer ist so krass wie Manolo, der dich packt, die den Zutritt nicht gewährt. Sag mir, wer steht in Flammen wie dieser Junge, der es kann, weil der Gewinner ist, verdammt. Schreib mit Fäusten und Waffen, tausend Leuten im Nacken. Kommen wir mit Wort und Taten, um euch Affen deutlich zu machen. Das, was wir heute bereits machen, ist für euch nicht zu schaffen. Ein klares Signal ist auch, dass die ganzen Leute nicht klatschen. Was soll man machen? Was soll man machen? Wie wär's mit Mike an den Nagel hängen oder wenigstens vom Kabel trennen? Nein, ich brauch keine Namen, denn ihr wisst, wer gemeint ist. Du meinst, du bist es und bleibst es. Doch nein, ich bitte dich, schreib nicht so mit, dein Shit ist gebeitet. Nur wegen dir findet Facebook einen neuen Button. Gefällt mir nicht, worüber du dich mega freust und indirekt mal selber klickst. Kein Wunder, dass du ständig nur Ärger von deinen Eltern kriegst bei so einer Weltansicht, obwohl du 30 oder älter bist. Dich will keiner kennen, du bist unbeliebt wie Streikbrecher oder Scheißwetter, du bist ein Scheißrapper. Wir bringen die Erlösung wie im Hochsommer Eismänner, denn wir kennen uns aus mit Geschmack, als wären wir Weinkenner. Ich krieg derben Würgereiz, hör ich deine Kackmucke. Du trägst einen Teil dazu bei, dass die Kiddies abstumpfen. Alle wollen Gangster werden, von der Street erzählen Blut, Tod, Angst und Schrecken, als wenn sie im Krieg gewesen. Doch sie können nicht wissen, was es heißt, dass sie in Frieden leben. Sie gehen höchstens ein, zweimal am Tag auf Lohnemine legen. Wir kippen mit Real, gehen nach vorn, wir sind halt in Move und trägst dir ein. Die beste Stadt, STM, Manolo und Schumi. Sag mir, wer ist so krass wie dieser Schüme, der dich packt, dir den Zutritt nicht gewährt. Sag mir, wer ist arrogant wie dieser Junge, der es kann, weil er Killer ist, verdammt. Sag mir, wer ist so krass wie Manolo, der dich packt, dir den Zutritt nicht gewährt. Sag mir, wer steht in Flammen wie dieser Junge, der es kann, weil der Gewinner ist, verdammt. Yeah, Small Town Movement, was geht ab, 2012? Sag mir, wer? Wer, hä? Sag mir, wer? Komm schon! Sag mir, wer ist so krass wie dieser Schüme, der dich packt, dir den Zutritt nicht gewährt? Sag mir, wer ist arrogant wie dieser Junge, der es kann, weil er Killer ist, verdammt? Sag mir, wer ist so krass wie Manolo, der dich packt, dir den Zutritt nicht gewährt? Sag mir, wer steht in Flammen wie dieser Junge, der es kann, weil der Gewinner ist?